Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dropkick Drama. Leicht erkältet heute Dropkick Drama Nummer 69. Thomas, sag du mal was? Ja, man muss warnen vor dieser Ausgabe, weil es gibt ja jetzt Infektionsgefahr, weil Mirko die Schweinegrippe hat. Ja, also nicht zu nah an die Lautsprecherboxen. Man kann ja über den Computer übertragen, ne? Nicht zu nah an die Lautsprecherboxen, dann dürfte auch nichts passieren. Ja. Ja, hätten wir das auch. Ja, wir sind heute Worüber wieder da. Worüber sprechen wir denn diese Woche? Was? Worüber sprechen wir denn diese Woche? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Wir haben nämlich nicht so viel zu besprechen. Also ich habe diese Woche nur 2 Kampfsendungen gesehen. Also ich habe Raw gesehen, beziehungsweise nicht wirklich gesehen, sondern eher so ein bisschen übersprungen. Und UFC 100 konnte ich leider noch nicht sehen. Du meinst 101? 100 hast du nicht gesehen? Ja, UFC 100. 101 konnte ich leider noch nicht sehen. Also ich muss dir sagen, ich kann dir die Ausgabe 101 von der UFC nicht empfehlen. Das Einzige, was so, lass mich mal überlegen, was so einigermaßen waren, die letzten beiden Kämpfe vielleicht. Vor allen Dingen der vorletzte, der Kampf zwischen Forrest Griffin und Anderson Silva. Den kannst du dir aber im Zweifelsfall auch mal auf YouTube angucken, weil der war auch nur sehr kurz. Genau das wollte ich schon tun. Ich wollte mir nämlich den Main Event bei YouTube angucken, habe allerdings leider nichts gefunden. Also BJ Penn gegen Kenny Florin, das war ja der Main Event. Das wollte ich mal angucken. Der war nicht so gut. Der war okay, aber nicht überragend. Aber der Co-Main Event zwischen Forrest Griffin und Anderson Silva, den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Weil der war vielleicht technisch nicht so gut, aber war irgendwie ein wichtiger Kampf und ein seltsames Ende. Und es gab dann noch einen Kampf, da hat mal jemand eine Ultimate Fighter Staffel gewonnen. Der hat so einen ganz komischen Namen. Der kommt, glaube ich, ursprünglich aus Armenien oder so. Den Namen kann ich mir nicht merken. Amir Sadolowa oder so ähnlich. Nee, das war nicht richtig. Aber jedenfalls Amir irgendwas. Und der hat, nachdem er die Ultimate Fighter Staffel gewonnen hat, hat er keine Kämpfe zeigen müssen, musste fast ein Jahr Pause machen, weil er irgendwie so eine Staph-Infection hatte und nicht in den Ring durfte. Und er hatte jetzt bei der UFC 101 dann quasi sein Comeback und hat gekämpft. Und das war sehr unglücklich. Der hat jetzt ein Jahr gewartet, hat im Prinzip einen Aufbaugegner bekommen. Und dann war er schon gleich relativ zeitig, schon in der ersten Runde, in Bedrängnis. Und dann hat der Ringrichter, wie alle sagen, zu früh abgebrochen. Der andere hat auf ihn eingeschlagen und der Ringrichter meinte, er würde nicht mehr reagieren, aber in Wirklichkeit war er dabei, an dem Käfigrand aufzustehen. Der kam also gerade hoch und da hat der Ringrichter wirklich einen Fehler gemacht und meines Erachtens nach zu früh abgebrochen. Also das war noch das waren die beiden, also der Forrest Griffin, Anderson Silva Kampf und dieses komische Ende. Das war das einzig Erwähnenswerte von der 101. Ansonsten war das eher schwach. Tja, da kann man wohl nichts machen. Es gibt doch mal ein paar schlechte Pay-Per-Views. Auch in der UFC ist das so. Nein, da steht die WWE nicht alleine. Aber es gibt ja die sozusagen die Schwesterliga von der UFC, die WEC, wo quasi die niedrigeren Gewichtsklassen kämpfen. Das ist also sozusagen die X-Division von der UFC, könnte man quasi sagen, auch wenn die ganz unabhängig geführt wird. Und da gibt es ja einen der besten Kämpfer, die es in Amerika gibt, Miguel Torres, der seit 7 Jahren keinen Kampf mehr verloren hat. Der ist ja da der Champion in dieser einen Gewichtsklasse und der hat seinen Titel gegen einen Amerikaner, der ebenfalls noch ungeschlagen war, aber noch nicht so lange dabei. Der hatte, glaube ich, 7 Kämpfe und alle 7 gewonnen. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und das war insgesamt eine gute Veranstaltung. Da waren noch ein paar andere nette Kämpfe dabei, aber dieser Main Event war natürlich das Wichtigste, weil der Miguel Torres wirklich so ein bisschen auch ein Star geworden ist. Und man muss sagen, überraschenderweise wurde Miguel Torres ausgenockt und hat in der ersten Runde gegen den anderen seinen Titel verloren. Also das war am Samstag die UFC mit diesem komischen Ende und am Sonntag die WEC mit dem sehr überraschenden Ende. Ja, das reicht jetzt war, auch. Von daher war das letzte Wochenende, was MMA angeht, trotz der schwachen UFC durch die gute WEC dann doch noch gerettet. Tja, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, wir sind wieder bei Dropkick Drama. Übrigens, und darüber müssen wir auch noch sprechen, wenn wir jetzt gerade im MMA-Block sind. Es gab ja gestern Abend im amerikanischen Fernsehen Strike Force. Das ist eine Konkurrenzliga von UFC. Das kann man quasi so sehen wie zwischen TNA und WWE. Also die kommen nicht daran, was das Geld angeht, was die Größe der Events angeht, wie UFC. Aber im Gegensatz zu TNA beim Wrestling-Vergleich machen die doch recht gute Kampfveranstaltungen. Und die hatten gestern einen historischen Event im amerikanischen Fernsehen, weil zum ersten Mal, seit es diese großen MMA-Veranstaltungen gibt, ein Frauenkampf der Main Event war. Und zwar diese Canarano? Oder so? Ich weiß nicht, die ist jedenfalls in Amerika sehr beliebt und sehr populär. Die hat zum Beispiel da auch bei diesen American Gladiators, bei dieser Neuauflage, die Hulk Hogan da moderiert hat, auch mitgemacht. Und es wurde ziemlich viel dann in irgendwelchen Zeitungen abgebildet und in Werbespots und was weiß ich. Und ist auch noch ungeschlagen gegen eine Brasilianerin. Und zum ersten Mal, das war nicht nur das erste Mal, dass ein Frauenkampf Main Event war, sondern die haben dann auch noch statt, wie das sonst bei den Frauenkämpfen ist, mit 3 Minuten Runden, durften die Frauen jetzt zum ersten Mal auch 5 Minuten Runden kämpfen in Amerika. Und dann auch, weil es ein Titelkampf war, weil es der erste Frauentitel in Strikeforce war, nicht nur 3 5-Minuten Runden, sondern 5 5-Minuten Runden. Aber die Brasilianerin, Cyborg ist der Titel von ihr, so dieser Gimmick-Titel, die hat gegen Ende der ersten Runde durch Ground and Pound gewonnen. Und das war ganz interessant. Der Ringrichter war die Gina Canarano, heißt sie Canarano? Ich weiß es nicht mehr genau. Das müsste man eigentlich wissen. Das weiß Mirko bestimmt. Der guckt gleich bei Google nach. Die war jedenfalls mit Ground and Pound ziemlich wehrlos, aber die Uhr tickte schon runter. Es war schon unter 10 Sekunden. Und dann war quasi, hat der Ringrichter abgebrochen und dann sofort im selben Moment die Glocke, dass die Runde zu Ende war. Und dann waren alle ein bisschen verwirrt. Die Cyborg hat schon den Sieg gefeiert und alle waren sich aber nicht sicher, hat er jetzt abgebrochen oder war einfach nur die Runde zu Ende. Und dann hat er aber abgebrochen. Nach einer Runde war der Kampf vorbei. War ganz unterhaltsam, die eine Runde, und es war unglaublich laut im Publikum. Also so ein Geschrei und Gejohle und Gejubel habe ich beim Kampf lange nicht mehr erlebt. Das war die Veranstaltung, und da gab es noch einen in dieser Veranstaltung gestern, Greg Musabi oder so, der auch, ich glaube, der lebt mittlerweile in Holland, der hat da im Leichtgewicht den Titel von Renato Sobral, der auch schon mal vor ewigen Zeiten bei der UFC gegen Chuck Liddell gekämpft hat um den Titel. Der Sobral, der war der Champion, und der Greg Musabi hat ihn in der ersten Runde gleich am Anfang umgehauen und K.O. geschlagen. Das war jetzt auch das dann letzte vom MMA. Ja, das ist doch schön. Jetzt hatte ich auf jeden Fall schon mal Zeit, das Tippspiel vorzubereiten. Ja, und du hast vor allen Dingen wieder einen Überblick, wie das alles so aussieht zurzeit in der Welt des MMA. Aber das interessiert dich nicht. Nur bei MMA, teils, MMA teils. Ja, trotz deutlich interessanter ist als Wrestling. So. Bist du noch da? Ja, wir wollten Hard Justice. Ich wollte dir noch was über Raw erzählen. Ich habe mich nämlich... Das können wir danach, das machen wir danach. Ich blicke kein Raw an. Ich habe die ganzen Berichte darüber gehört. Ich habe mich ja bei der letzten Ausgabe schon so geärgert. Und nachdem das mit den Berichten schon wieder so klang hat, wenn das wieder so Müll war, habe ich gesagt, nee, dann machst du das nicht, guckst du dir diese Woche nicht an. Also beim Wrestling habe ich diese Woche nur SmackDown gesehen. Ich nur Raw. Oh, das ist aber wenig. Wenn ich den Berichten glauben darf, hast du da, glaube ich, die falsche Sendung ausgesucht. Da hätte ich mich an deiner Stelle für SmackDown entschieden. Ja, ich fange ja am Anfang der Woche an. SmackDown hast du ja schon mal gehört, das geht bei mir immer so ein bisschen da am Ende der Woche verloren. Ich finde das jetzt ganz angenehm. Ich habe das heute so gemacht, dass ich quasi SmackDown dann Freitag irgendwann aufgenommen habe. Auf jeden Fall wollten wir Hard Justice 2009 tippen. Und auch heute tippen wir wieder mit Chris. Der hat mir seine Tipps schon zugesendet. Der hat doch beim letzten Mal gewonnen, oder? Ja. Kriegt er dann was von dir? Der wollte nichts haben. Der wollte nichts. Das ist ja gut. Tja, das ist sehr gut. Da bist du ja gut davon gekommen. Dann ging es sozusagen nur um die Ehre. Mhm. Und auch heute geht es wieder nur um die Ehre. Bei TNA braucht man auch, um nichts anderes zu tippen. Also, jetzt mal das Vorwort von ihm. Von TNA habe ich... Das ist auch nicht wert, ja. Nee. Von TNA habe ich gar keine Ahnung, also rate ich einfach. Beim Durchlesen der Karte ist mir aufgefallen, dass TNA für total niveauloses Altherren-Wrestling steht. Ich habe noch, ehrlich gesagt, ich habe also kein Impact geguckt. Ich bin auch gar nicht so richtig auf dem aktuellen Stand. Wenn du mir die Kämpfe nicht sagst, wüsste ich jetzt, außer dass, glaube ich, Samoa Joe gegen Homicide ist und dieses Ausscheidungsmatch für den X-Division-Herausforderer, wüsste ich nicht, was ist. Und die anderen Sachen interessieren mich eigentlich alle auch. Wobei die beiden Matches, die könnte ich mir ganz interessant vorstellen. Ja, ich wusste nur, dass dieses Steel-Asylum-Match ist. Ansonsten wusste ich nichts. Da hatte ich mal irgendwo Werbung zugesehen. Trotzdem fangen wir heute an zu tippen. Und zwar ganz unten bei einem Bounty-Match. Thomas, was ist denn ein Bounty-Match? Bounty ist ja so Kopfjägergeld, Beute. Ich nehme an, das ist, weil Vince Russo das hier schreibt, das ist irgendwas auch, wo dieses Pole, also wo die an der Seite wieder so ein Mast aufstellen und da irgendwo oben dran was dranhängt und man muss da was abnehmen. Aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich wollte auch gerade noch eben im Internet gucken per iPod, aber... Hast du dich nicht erkundigt? Was? Hast du dich nicht erkundigt? Ich wollte gerade per iPod im Internet gucken, ich habe aber festgestellt, dass der iPod jetzt leer ist. Hättest du mal aufladen müssen, ne? Tja. Vielleicht gucke ich das nachher noch. Ich habe hier einen Stromanschluss. So, Bounty-Match. Könnt ihr mit Strom direkt ins Internet? Nee, aber wenn der iPod leer ist, muss ich den mal aufladen, ne? Ach so. Wo finde ich denn die Card? Im Internet. Umfold, irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich habe die Card nie aus dem Internet geholt. Das war der nette Chris. Ich guck mal hier, warte mal. Kurt Engel, auf Kaution freigelassen. Schon wieder? Was ist da denn passiert mit Kurt Engel? Hast du das gehört? Ja. Was ist denn da passiert? Ich habe Kurt Engel verhaftet, ich habe das alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur gelesen, dass er bei irgendwas mit seiner Frau gewesen sein, aber es interessierte mich auch nicht wirklich. Wo ist denn jetzt hier die Card? Ist ja auch egal, wir können ja jetzt mal tippen. Ein Bounty-Match, Abyss gegen Jeffro Holiday, den Namen habe ich noch nie zuvor gehört. Gibt's doch, natürlich. Das ist hier Lenz. Trevor Murdoch aus der WWE. Stimmt. So, wo bist du denn? Hast du schon mal Wrestling geguckt? Was ist jetzt denn los? Habe ich noch nie gehört. Habe ich auch nicht. Ja, wohl nicht. Ja, das ist ja schon ein bisschen her. Den habe ich ja bis dahin noch nicht wieder gesehen. Thomas, auf wen tippst du? Wohl nicht. Gegen wen kämpft Trevor Murdoch? Abyss. Gegen Abyss? Ja, das gewinnt natürlich Abyss. Wieso kämpfen die beiden denn gegeneinander? Was ist denn da passiert denn in den Shows? Don't know. Hätten wir mal hier in den Einblick gucken sollen, ne? Chris tippt Jeffro Holiday, denn Abyss gewinnt doch nie was. Ach, ab und zu gewinnt er ja mal was. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt auch auf Abyss tippe, der dann... Ist ja, ich glaube, der ist ja nur ab und zu mal dabei. Ja, die Sache ist jetzt, wenn ich jetzt auch auf Abyss tippe, dann hat Chris hier wahrscheinlich wieder so einen tollen Tipp gewinnen und gewinne wieder das Ganze, deshalb tippe ich auch auf. Ja, das ist aber feige, einfach nur nachtippen. Ne? Das ist ja, das kann ja jeder. Ja, ich tippe auch auf Abyss. Du musst schon so tippen, wie du glaubst. Und wenn du sagst Abyss, so wie ich, dann ist das... ja, ich denke schon Abyss. Nicht einfach nur nachtippen, damit der eine über den anderen gewinnt. Nee, man muss ja auch ein bisschen strategisch... Ich habe jetzt nicht mehr geguckt, aber die paar Male, die ich den Jeff for Holiday da gesehen habe, hat der irgendwie nie einen Push bekommen. Also der ist nie richtig groß eingesetzt worden. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal beim Pay-Per-View gewinnt. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Den habe ich auch schon mal gesehen. Irgendwas passiert, was ich halt nicht weiß. Den habe ich doch auch schon mal gesehen bei einer Impact-Sendung. Ich jetzt gerade drüber nachdenke, ja. So, ein Match for the Feast of Fired World Title Shot. Briefcase. Hernandez gegen... Sag mal, wie heißt denn eigentlich, Hard Justice. Also bei Wrestling Revolution ist die Card ganz oben. Im Moment kommt hier nichts. Ich war gerade auf Power Wrestling und habe hier gerade Victory Road angeklickt, aber da stehen schon die Ergebnisse dabei und dann habe ich festgestellt, es liegt wohl daran, dass das schon vorbei war. Und jetzt ist hier die Internetverbindung weggebrochen. So, auf jeden Fall Match for the Feast of Fired World Title Shot Briefcase. Hernandez vs. Rob Terry. Hernandez gegen Rob Terry. Das wird ja wohl Hernandez locker gewinnen. Das ist ja einfach zu tippen diesmal. Davon gehe ich eigentlich auch aus. Die versuchen ja Hernandez wohl zu pushen irgendwie. Aber ich habe den Eindruck... So, jetzt muss ich mich kurz... Chris tippt auf Rob Terry. Das will ich doch wohl nicht hoffen. Ich glaube, man versucht Hernandez zu pushen, aber ich glaube, dass wir daran scheitern, dass Hernandez keine guten Promos machen kann. Ich habe den einmal in einem Interview gesehen mit Mike Tenet, so ein Interview, wo die beiden ohne Publikum im Ring saßen, wie bei einer normalen Talkshow. Und da ist mir aufgefallen, dass der Hernandez sehr nervös war und auch extrem stark geschwitzt hat. Und teilweise auch so beim Sprechen ein bisschen Atemprobleme und so hat. Also, das glaube ich, dass wir da aufgrund der Promo-Fähigkeiten wird da nichts mit dem Main-Event-Push. Es folgt ein Match um den New Japan IWGP. Jetzt weiß ich, du hast mir nur die Hälfte gesagt, jetzt weiß ich, was 50.000 Bounty-Match ist. Was denn? Bounty sind, wie gesagt, auch diese Kopfgeldjäger. Das heißt, der Gewinner kriegt wahrscheinlich $50.000. Aha. Also es ist an sich ein normales Single-Match. Ja, mit $50.000. Es gab sowas schon mal als Andre the Giant und Big John Studdy. War das WrestleMania 1 oder 2? Ich glaube 1, ne? Oder war es 2? Wo die sich gegenüberstanden und da ging es ja darum, dass derjenige, der den anderen als erstes slammt, gewinnt $20.000. Das war im Prinzip sowas ähnliches. Und dann hat ja Andre natürlich gewonnen. Und dann hat Andre ja die $20.000 genommen und angefangen, Geld ins Publikum zu werfen, bis Bobby ihn dann von hinten kam und ihm das Geld wieder aus der Hand gerissen hat. Was natürlich ein guter Trick für WWE oder damals WWF war, nicht $20.000 in das Publikum zu schmeißen, sondern nur 300-400. Mhm. Vielleicht macht der Biss das ja auch. Da gewinnt er $50.000 und schmeißt das alles in die Impact Zone. New Japan IWGP Championship, The British Invasion aktuelle Champions gegen Beer Money Incorporated. Ich weiß nicht genau. Beer Money, hoffe ich, British Invasion, also die Titel, die haben jetzt ja zigtausend Mal gewechselt, aber dieser New Japan IWGP Titel, der soll ja eigentlich noch Beer Money gehören, oder 3D? Beer Money. Ja, dann denke ich, dass Beer Money die hier zurück holen werden. Ja, ich würde mich bei dem Tipp anschließen, obwohl ich eigentlich glaube, dass das schlecht ist, weil die British Invasion so langsam werden die ja, sag ich mal, ein bisschen bekannter und wenn man den jetzt wäre dann wieder den Titel wegnimmt, ist das natürlich blöd. Ich weiß nicht, wann die nächste Japan-Tournee ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Japaner den Titelwechsel nicht anerkennen, dass dann, wenn das nächste Mal TNA-Leute nach Japan gehen, dass sie vorher den Wechsel noch machen müssen. Und deshalb tippe ich einfach auch mal darauf, dass Beer Money den Titel zurückbekommt. Was aber für British Invasion jetzt blöd wäre, ne? Weil ich sowohl gegen den Rob Terry getippt habe, als auch gegen das Tech-Team. Das ist an sich wäre das schlechtes Booking. Mhm. Was tippt denn der Chris? Auch Beer Money. Ja. Ja, hat ist er dazu noch was? Was? Hat er dazu noch was geschrieben? Warum? Nee, das würde ich sonst vorlesen. Es folgt ein TNA Knockouts Championship zwischen Angelina North. Lies doch mal vor, was er jetzt dazu gesagt hat. Nichts. Achso. TNA Knockout Championship, Angelina Love, aktuelle Championess gegen ODB. Chris tippt auf ODB mit Kommentar, ODB finde ich gut. Jetzt muss ich mal überlegen, ist das nicht dieses komische Match, wo, genau, das ist nämlich ein ganz komisches Match. Das ist ja kein normales Match, sondern da kämpfen ja Angelina Love und Velvet Sky zusammen im Tag-Team gegen ODB und Cody Deaner. Und trotzdem kann man, obwohl es ein Tech-Team ist, irgendwie den Champion-Titel gewinnen. Und ich weiß nicht, wie das ist, ob dann derjenige, der den Pin macht, den Titel gewinnt. Wenn das nämlich so ist, dann würde ich darauf tippen, dass Cody Deaner den Pin zeigt und damit wird Cody Deaner neuer TNA Knockout Champion. Also ich tippe auf Cody Deaner. Ich weiß nicht, wenn er den Cover, kann auch sein, dass die Regel dann so ist, dass wenn Cody Deaner den Pin macht, dass dann ODB den Titel kriegt, weil die Frau im Team den Titel kriegt. Aber ich tippe auf jeden Fall, dass das Team von ODB und Cody Deaner gewinnt und Cody Deaner zeigt den Pin. Chris tippt auf ODB, du tippst auf Cody Deaner und ich tippe auf Angelina Love. Hoffentlich gewinnt jetzt nicht Velvet Sky, dann sind alle falsch. Also nur mal, um es klar zu sagen, wenn ODB den Titel kriegt, habe ich natürlich auch gewonnen. Nee. Sofern Cody Deaner den Pin zeigt, das ist klar. Also Cody Deaner muss dann den Pin zeigen. Es geht hierbei darum, wer am Ende aktuelle Championess ist. Ja, dann tippe ich auf ODB. Nee, lass mal. Nee, geht ja nicht. Das ist, kann dann, ja nicht. Nee, lass uns mal doch... Also entweder tippe ich, wer den Pin macht, oder ich tippe, wer den Titel kriegt. Was soll ich tippen? Wir tippen auf den erfolgreichen Pinfall. Ich schreibe mir das hier auch extra mal nebenbei dran. Dann bleibe ich bei Cody Deaner. Gut. Es folgt ein Steel Asylum Match. Suicide gegen Chris Sabin, gegen Amazing Red, gegen Alex Shelley, gegen Black Machismo, Jay Lethal, gegen Daniels, gegen Consequences Creed. Es geht dabei, glaube ich, um den Nummer 1 Herausforderer auf die X-Division Championship. Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, okay, ich hab mich entschieden. Jo, ich auch. Bitte? Ich tippe auf Suicide. Also, ich tippe auf Daniels. Ich gehe mal davon aus, dass Samoa Joe noch bei demselben Pay-Per-View den X-Division von Homicide gewinnt. Und ich würde einfach dann hoffen, dass es eine Fehde zwischen Christopher Daniels und Samoa Joe gebe. Und deshalb tippe ich, dass Christopher Daniels dann der Nummer 1 Herausforderer von Samoa Joe wird. Wenn jetzt natürlich Homicide gewinnen würde, das wäre blöd. Weil dann passt das Ganze nicht. Dann müsste ein Bösewicht gewinnen. Gut, du tippst auf Daniels, ich auf Suicide, Chris tippt auch auf Suicide und dann kommen wir zum TNA X-Division Championship. Aber da sind ja fast nur Babyface in dem Match, oder? Ist er überhaupt irgendwie ein Heel? Tja. TNA. Es sei denn, man zählt Chris Sabin und Alex Shelley dazu, die sind ja irgendwie nicht so richtig festgelegt. Aber ansonsten sind ja in dem Heel-Asylum Match nur Faces. Ist ja auch albern. Gut. TNA X-Division Championship, Hoes Homicide gegen Samoa Joe. Du hattest schon auf Samoa Joe getippt. Ich tippe... Das durchgezählt, das sind 10 Matches auf der Card. Ja, ein paar zu viel. Das wird ja 4 Stunden gehen. Also in Anbetracht darauf, dass sie circa 3 Stunden haben, haben die für jedes Match circa 18 Minuten mit Abzug darauf, dass es viele Interviews geben wird, 15 Minuten. Das heißt, wir kriegen wieder 10-Minuten-Kämpfe. Ja, super. Da freuen wir uns noch drauf. Ja, ich tippe... Damals, ich glaube, bei WrestleMania 6 haben sie den Blödsinn gemacht. Da gab es irgendwie 20 Kämpfe. Also 20 nicht, aber da gab es extrem viele Kämpfe. Genau das werde ich jetzt mal recherchieren. Von Bret Hart. Da war, glaube ich, der Einmarsch länger als der eigentliche Kampf. Unterhalt die Leute noch kurz, ich werde das mal nachschlagen. Was soll ich denn machen? Soll ich ein Lied singen? Ja. Nee, mach ich nicht. Oh. Ich kann erzählen, dass ich gerade hier am Bügeln bin. Wir können uns mal über die wichtigsten Bügeltechniken unterhalten. Was ist denn deine wichtigste Bügeltechnik, Mirko? Ja, das lassen wir mal. Ich habe hier einen History of WrestleMania Guide, der in meinen WrestleMania 25 Packung mit dabei ist. Jetzt kann ich auch mal gucken, wo dieses eine Match dabei war. Also, das waren ganz viele. Ich glaube, WrestleMania 6 war das, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob irgendwie muss es... Oder 5 oder 6 in der Richtung muss es gewesen sein. Also diese sogenannte Body Slam Challenge war bei WrestleMania 1. Ja, siehst du, da lag ich doch in der Richtung ganz gut. 1 oder 2 hatte ich ja gesagt. So, jetzt sind wir bei WrestleMania 6. Ich werde jetzt mal die Kämpfe zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, da lag ich dann schon ganz richtig. Das war das. Das war eine furchtbare Veranstaltung. Ja? Ja, das war zu viel einfach. Da wusste ich, weiß gar nicht mehr, was war da Main Event. War das schon Ultimate Warrior oben oder war das Macho Man gegen Hogan? Was war da Main Event? Nee, das war Warrior gegen Hogan. Title vs. Title, Intercontinental Champion Ultimate Warrior defeated WWE Champion Hulk Hogan to retain Intercontinental Championship and become new WWE Champion. Das war in Toronto, ne? Ja, in dem Toronto Sky Dome. Das war ziemlich blöd. Ich meine, der Main Event, der war ja nur eine unglaubliche Stimmung trotzdem. Aber auch wenn es eigentlich ein ziemlich schwaches Match war, das war halt nur der Aufbau und das Drumherum, was gut war. Aber das ist natürlich furchtbar, wenn du dann so viele Matches, auch so kurze Matches hast, bis du da mal hinkommst. Und aber wenn das zu viel ist, dann kann man sich auch nicht so richtig freuen und konzentrieren. Das stimmt natürlich. So. Machen wir weiter mit dem Tipp. Sag mal, wann ist denn heute eigentlich das 100-Meter-Finale bei der Leichtathletik? Weißt du, um welche Uhrzeit das ist? Nein, ich werde es aber gucken, wenn es nicht zu spät kommt. Ich würde es auch gucken, aber ich weiß nicht, wann ich anschalten muss. Die Übertragung geht ja um 6 Uhr los, aber ich gehe mal davon aus, dass gegen 8, oder? Keine Ahnung. Alle? Finde es mal raus. Werden wir nachher, wenn mein iPod wieder geht. So, Schweinegrippe, weg von dem Kopf heran. Chris tippt auch auf Homicide. Mit Begründung Homicide, den würde ich mir in einer Fehde gegen Suicide wünschen. Selbstmord gegen Mord mit einem vom CSI-Team als Ringrichter. Ja, das ist eine gute Idee. Da bin ich gar nicht drauf gekommen auf die Idee. Ja, klar, von den Namen her, das passt perfekt. Herrlich. Aber so intelligent sind die Leute von TNA nicht. Wen könnte man denn dann als Ringrichter nehmen? Ich weiß nicht, wie heißt denn dieser Rothaarige, dieser Caruso oder so? Das ist doch der von CSI New York. Ja, ich weiß nicht, ich gucke das nicht so viel. Ich müsste jetzt mal meinen Vater reinholen. Ihr wisst ja was. Von dem Original CSI, das ist ja dieser William Friedkin oder wie der heißt. Der hat früher, ich glaube, der hat in dem Film Leben und Sterben in L.A. hat er, glaube ich, mitgespielt. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich gucke das eigentlich gar nicht. Ich habe mal ein, zwei Folgen gesehen und ich habe mal von dem Original diese Doppelfolge gesehen, die Tarantino macht, aber ich gucke so ungern Fernsehen, weil da immer so viel Werbung dazwischen ist. Und wenn ich dann Serien gucke, gucke ich meistens amerikanische, die ich eher über DVDs oder so gucke. Und die DVDs, CSI, da gibt es zu viele von. Weil wenn ich anfange, mir DVDs zu kaufen von Serien, will ich alle haben. Dann will ich die meistens vollständig haben. Und das kann ich mir bei CSI eigentlich leisten. Da gibt es ja so viele Ableger und so viele Staffeln mittlerweile. Das mache ich nicht. Chris hatte mich ja drauf. Entourage, die Staffeln 3 bis 5 noch kriege. Chris hatte mich ja darauf hingewiesen, dass es von Buffy einen Ableger gibt mit dem Titel Angel, Jäger der Finsternis. Da habe ich, glaube ich, auch zwei DVD-Sets von. Die ersten beiden, die ich hatte, sind auch ziemlich gut. Der Unterschied zu Buffy ist im Wesentlichen, bei Buffy gibt es ab der zweiten Staffel immer einen roten Faden, der sich durch die gesamte Staffel zieht. Also es gibt Einzelgeschichten in den einzelnen Folgen, aber es gibt auch eine große Geschichte, die sich über alle Staffeln zieht. Und das ist bei dieser Serie Angel nicht der Fall. Da ist es wirklich so, dass jede Staffel für sich eine eigene Geschichte ist. Das ist mehr dann so ein bisschen der Krimi-Bereich. Ich glaube, der Angel ist da als quasi Detektiv. Er ist halt zwar noch Vampir, arbeitet aber mehr als Detektiv. Ja, und dann hatte ich da beim Mediamarkt mal geguckt. Ich wollte mir eigentlich die zweite Staffel Buffy holen, aber da hatten keine einzige Staffel Buffy. Dafür war ein paar Staffeln Angel, die habe ich mir aber nicht mitgenommen. Die kann man unabhängig von Buffy ganz gut gucken. Es gibt so einige wenige Folgen, wo es Überschneidungen gibt, wo dann, das ist aber glaube ich erst ab der vierten oder fünften Buffy-Staffel, ich weiß nicht, wann sie mit Angel anfing, Da gibt es nochmal eine Staffel, wo Buffy auf einmal in der Angel-Folge auftaucht und Angel dann wieder rückwärts in der Buffy-Folge. Und das, wenn man die zusammenguckt, merkt man auch, dass das zeitlich gut zusammenpasst. Also da hat der Joss Whedon, der die beiden Serien erfunden hat, hat das ganz intelligent gelöst. So, wir waren ja beim TNA Knapp. TNA World Tag Team Championship, Booker T und Scott Steiner, aktuelle Champions gegen Team 3D. Das wollen wir auch noch wissen. Da sind wir ja noch gar nicht. Chris tippt... Das ist bei dem Homicide-Match, aber ihr seid ja darauf gekommen durch Suicide. Ihr habt ja beide auf Suicide getippt, wo ich auf Daniels getippt habe. So, Chris tippt... da soll noch mal einer sagen, WWE setzt nur alte Säcke ein. Ich glaube, Team 3D gewinnt. Bei welchen Kampf sind wir denn jetzt? So? Booker T und Scott Steiner gegen Team 3D. Korrekt. Ich tippe auf Team, auf Booker T und Scott Steiner. Ja, ich tippe auf Team 3D. Ich denke nämlich, dass TNA hier genau das macht, was eigentlich nicht so schön ist, nämlich zigtausend TL wechseln lassen. Ich könnte mir da vorstellen, dass Samoa Joe den X-Division-Titel gewinnt und dass alle anderen Titel halten, sodass am Ende Main Event Mafia alle Titel hat. Das wurde zwar bei der letzten Show schon grandios kritisiert, dass es ja nicht geht, dass die Main Event Mafia alles gewinnen lassen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die lassen sich da nicht so richtig von abbringen. Und das wäre dann so ein bisschen das Gesamtbild, dass die jetzt wirklich dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja sogar irgendwie so geplant, dass bis Bound for Glory das so aufgebaut werden soll wie damals in der NWO. Main Event Mafia gewinnt alles, hat alle Titel und irgendwie bei Bound for Glory, was weiß ich, Sting oder irgendjemand kämpft dann gegen Anführer Main Event Mafia und muss versuchen, die TNA vor der bösen Main Event Mafia zu retten. TNA Legend Championship. Mick Foley, aktueller Champion gegen Kevin Nash. Chris tippt hier. Match wie diese sind der Grund, warum ich nicht TNA schaue. Mein erster Gedanke zu diesem Match war, ach du ja, Kevin Nash gewinnt. Ja, wenn ich jetzt in der Storyline, die ich gerade aufgezogen habe, bleibe, dann muss ich natürlich auch auf Kevin Nash gewinnen, weil sonst ja Main Event Mafia nicht alle Titel hat. Genau darauf tippe ich auch, auch wenn ich das nicht gerne hätte. Nee, ich auch nicht, aber das, ehrlich gesagt, macht das keinen Unterschied. Also, Kevin Nash kann wegen seiner Knie nicht mehr kämpfen. Mick Foley kann nicht kämpfen, weil er halt zu dick ist und dementsprechend die Ausdauer fehlt. Es folgt der Main Event. TNA World Heavyweight Championship. Kurt Angle, aktueller Champion, gegen Sting, gegen Matt Morgan. Aber da stimmt doch was nicht. Wir haben doch jetzt gar nicht, du hast den Kampf ausgelassen. Nein. Homicide gegen Samoa Joe hast du ausgelassen. Das haben wir getippt. Da hatte ich noch vorgelesen, Homicide, den würde ich mir in einer Fehde gegen Suicide wünschen. Selbstmord gegen Mord mit einem vom CSI-Team als Ringrichter, hatte ich noch groß vorgelesen. Achso, ich dachte, das kam aus dem Suicide-Sieg. Nee, das hatten wir auch getippt. Was hatte ich da denn getippt? Da hattest du Samoa Joe getippt. Das hattest du mir beim vorigen Tipp schon groß erzählt und deshalb hatte ich das hingeschrieben. Das hab ich schon wieder vergessen. Ich glaube, die Schweinegrippe kommt hier an. Tja. Du musst mal nicht so ins Mikrofon pusten. Nee, mach ich gar nicht. Gut. Da achte ich schon drauf. Kurt ja, Engel, wenn... Main Event oder was? Was? Sind wir jetzt beim Main Event? Das ja. Ist der 16. Kampf jetzt auf ja. Der Karte. Kurt Engel, der hoffentlich dann nicht mehr im Gefängnis sitzt, gegen Sting, gegen Matt Morgan. Was ist denn, wenn er jetzt... erstmal musst du mir sagen, was ist denn da passiert? Warum sitzt denn er im Gefängnis? Was hat er gemacht? Hat er wieder betrunken Auto gefahren? Nee, oder der hat wohl eben was mit seiner Frau angestellt. Ja, was? Hat er die geschlagen oder haben die zusammen eine Bank überfallen oder was? Tja. Man weiß es nicht. Ey, was? Weißt du es nicht oder was? Ich weiß es nicht genau, nein, ich habe keine Ahnung. Das würde mich ja jetzt schon interessieren, weil... ich werde gleich eben nachgucken, wenn der iPod wieder geht. Normalerweise kommt man ja nicht gleich ins Gefängnis. Also wenn das was Schlimmeres wäre, weiß ich gar nicht. Was machen die dann mit dem Main Event? Ich würde sagen, wir tippen erstmal. Chris tippt, Kurt Engel gewinnt. Ich dachte zuerst Matt Morgan, aber wie gesagt, ewig kein TNA geschaut und Kurt Engel erscheint mir zumindest als der Beste von denen. Ja, wer kämpft alles noch mit? Sting, Matt Morgan, Kurt Engel. Bei mir hier auf der Wrestling Revolution Card steht auch noch AJ Styles mit drauf. Und den haben wir bisher auch noch nicht gehabt in irgendeinem Match. Oh. Ist der jetzt auch Teil? Ist das ein Four-Way oder ist das ein Three-Way Dance? Was ist es jetzt? Das weiß ich nicht. Dann ist mit AJ Styles. Bei Wrestling Revolution steht dann nämlich auch noch AJ Styles mit drauf. Ich meine, für mich ist es egal. Ich tippe trotzdem auf Kurt Angle. Weil ich auch glaube, es sei denn, da ist wirklich was Schlimmeres da mit seiner Verhaftung, dass sie damit rechnen müssen, dass der eine Weile weg vom Fenster ist. Dann würden sie sicher einen Titelwechsel machen. Aber sonst würde ich natürlich auf Kurt Angle tippen. Mache ich auch. Ich tippe auf Kurt Angle. Ist mir egal. Soll doch ein Knast sein. Ich tippe auch Kurt Angle. Man hätte natürlich nun sagen können, wenn wir Engel gewinnen lassen, haben wir ein schlechtes Gimmick und so, aber ich tippe auf Engel. Schlechtes Gimmick haben sie sowieso schon. Schlechtes Image. Ja. Image ist ja nicht dasselbe wie ein Gimmick, ne? Da musst du aufpassen. Gimmick ist ja so eine Masche, quasi so ein Charakter, den man sich ausdenkt, der gefälscht ist. Und Image ist ja der Ruf nach außen. Und das, was du meinst, war ein schlechter Ruf. Auf was tippst du? Engel. Ja, kurz warten. Ich komme hier gleich mit dem iPod, wenn der soweit ist. Was guckst du? Was mit Kurt Angle war? Ja. Der muss jetzt noch eben ganz kurz am Strom bleiben, bis er wieder genug hat. Bis dahin können wir jetzt noch ein bisschen Ruhe einkommen lassen. Man muss Stille auch mal aushalten. Ich werde meine Zwischenzeit hier meine Sicherungskopie von Entourage Staffel 5 anfertigen. Aha. So, Engelshaftung. Tenaster auf Kaution frei. Wurde auf Kaution entlassen. Er hat Erlaubnis bekommen, da am Pay-Per-View teilzunehmen. Irgendwas mit Identität des weiblichen Titels. Also, Raka Khan soll bei der Polizei eine Anzeige gegen Engel wegen Misshandlung erstattet haben und erwirkte eine einstweilige Verfügung, die Kurt Engel untersagte, sich Raka Khan zu nähern. Als sich am Samstagmorgen Raka Khan in einen Starbucks Coffeeshop aufhielt, soll sie Engel gesehen haben, der ihr auflauerte. Raka Khan rief daraufhin die Polizei. Diese stellte Engel in seinem Auto, da Engel wegen eines verweigerten Atemtests während einer Verkehrskontrolle im Jahr 2007 keinen Führerschein besaß, wurde er daraufhin festgenommen. Während einer Untersuchung des Autos wurden eine vorbereitete Spritze sowie Ampullen mit dem menschlichen Wachstumshormon Hygletropin entdeckt. Daraufhin legte man Engel fahren ohne Führerschein, Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung, Stalking sowie Besitz unerlaubter Medikamente zur Last. Engel verteidigte sich daraufhin bei seiner Aussage, dass er und Raka Khan übereingekommen wären, getrennte Wege zu gehen. Um dies umzusetzen, wollte sich Engel am Samstagmorgen ein Hotelzimmer suchen. Dass er dabei in die Nähe von Raka Khan gekommen sei, hätte er nicht bemerkt. Auch habe Engel für das Wachstumshormon ein gültiges Rezept. Hygetropin ist ein Wachstumshormon, welches nur auf Rezept bei einem vorhandenen Wachstumshormonmangel beschrieben wird. Der freie Vertrieb dieses Hormons ist in den USA verboten. Trotzdem wird es als Steroid beim Bodybuilding und in der Schönheitskosmetik als Anti-Aging-Therapie benutzt. Kurt Angle wurde am späten Samstagabend auf Kaution aus der Haft entlassen. Ihm wurde erlaubt, seiner Verpflichtung bei TNA Wrestling nachzugehen und beim heutigen Pay-Per-View Hard Justice teilzunehmen. Dort soll er seinen Titel heute Nacht gegen Sting und Matt Morgan in einem Triple Threat, steht hier, verteidigen. Engel muss jedoch am Dienstagmorgen zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen. Dies könnte für den TNA-Superstar Haft bedeuten, da im US-Staat Pennsylvania normalerweise eine obligatorische Haftstrafe von 60 Tagen für das Fahren ohne Führerschein verhängt wird. Ich ändere meinen Tipp und sage, dass Sting den Kampf gewinnt. Geht nicht mehr. Ja, sage ich jetzt aber. Wenn der 60 Tage in den Knast muss, das macht ja keinen Sinn dann. Wer gewinnt? Thomas, dein Tipp bitte nochmal. Sting. Gut. Gut. Ja, dann hätten wir das auch. Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Nee. Nee. Eigentlich wollte ich noch was zu DX sagen, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Das war auch ganz schrecklich. Sag mal was zu DX. Ich habe ja diese Reunion-Skits da nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung von gesehen. Und das sah ja alles sehr albern aus. Ja, ich werde dir das jetzt mal erzählen. Ich habe mir den Anfang angeguckt, die erste Dreiviertelstunde, und dann habe ich noch übersprungen, um mir das DX-Toys anzugucken. Und zwar hieß das, dass Triple H auf der Suche nach dem verschwundenen Shawn Michaels ist. Das klang ja schon so ein bisschen Mystery-mäßig, Comedy-technisch. Und der Triple H, der war dann in Houston, Texas, in einem Schnellrestaurant, in einem Fast-Food-Laden. Und hat da den Shawn Michaels als Koch gefunden, der da mit seiner Schürze rumstand und so ein bisschen psychopathisch wirkte, so ein bisschen total verwirrt. Er wollte dann nicht erst nicht mitkommen, bis Triple H dann bei dem nächsten Segment da mit hinterm Grill stand, und dann kam da irgend so ein Typ Backstage und wohl irgendwie der Arbeitgeber von Shawn Michaels hat diesen dann erstmal ein bisschen angemeckert. Und dann gab's das, worauf ich gewartet hatte, das war sehr vorhersehbar. Dann gab's die Switch of Music gegen diesen Kerl, Shawn Michaels war wieder bei Triple H. Die schmissen ihre Mützen da in das Grillfeuer. Es gab dann noch so ein Speech of Music gegen Mädchen, was diesen Shawn Michaels dann da all wegen einem wohl nicht so ganz gelungenen Burger nervte, und beide gingen weg. Und das war's. Das war's? Das Tolle daran, man hat die Ex die ganze Sendung über kein einziges Mal live in der Arena gesehen. Ich hab ja sowieso in diesen ganzen Kritiken gehört, dass das Ganze war ja in Kanada, und man hat wohl die ganze Sendung über nur die Kanadier beschimpft. Und dementsprechend war auch die Stimmung da im Publikum. Also selbst Chris Jericho, der ja aus Kanada kommt und teilweise dann bejubelt wurde, hat danach mit angefangen, auf die spezielle Stadt da in Kanada zu schimpfen, und die ganzen amerikanischen Stars haben sowieso alle auf Kanada geschimpft. Und irgendjemand hatte geschrieben, offensichtlich hat man mit der Sendung versucht, dass sowohl das Publikum in der Halle als auch das Publikum zu Hause, so weit es irgendwie nur geht, zu beleidigen. Also das muss ziemlich furchtbar gewesen sein. Und wie das beim Main Event zwischen Chris Jericho und John Cena gewesen ist, weiß ich nicht. Den habe ich übersprungen, den habe ich mir nicht mehr angeguckt. Wobei da das Ende klang interessant, weil da muss es wohl so ein Ende gegeben haben. Das war ja irgendwie, Cena war dabei, und war der im Tag-Team mit Randy Orton? Oder wie war das? Er war Single gegen Chris Jericho. Aber irgendwie kam dann Randy Orton rein. Also ich habe jedenfalls das Ende gelesen, und das Ende war wohl so, dass John Cena Chris Jericho zum Attitude Adjustment auf den Schultern hatte, und dann quasi Randy Orton ihn den Chris Jericho von den Schultern irgendwie AKO-mäßig im AKO fertig gemacht hätte. Und das finde ich, das klingt für mich interessant. Und irgendwann, weiß ich nicht, ob das dann jetzt kommt oder ob das dann, das ist nicht gut. Muss mal kurz was machen hier. Warte mal kurz. Ja. So. Ich versuche jetzt gerade den Main Event irgendwie über YouTube zu gucken. Und da scheint was zu sein. Das muss ich raus. Hoffe mal, dass das stimmt. So. Dann gucke ich mir das hier mal von hinten an. Und ich sehe Randy Orton, also bin ich schon zu weit. Ja, gucken wir mal das Ende an. So, Cena ist in den Walls of Jericho. Ja. Jetzt muss ich mal den Turm anmachen. Kommt aber raus, Roll-Up, STF, Versuch, und der STF ist auch drinnen. So, ist da jetzt Jubel? Ja, da ist Jubel. Oh, und jetzt kommt Randy Orton. Will den Kick ansetzen. Cena geht vor. Stare down Cena Orton. Stare down Cena Orton. Weiterhin. So, Cena geht zu Jericho. Jericho mit dem Move gegen Cena, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Codebreaker gegen John Cena. Orton und Jericho gucken auf Cena. Jericho schubst Orton weg. Und Orton schubst Y2J aus dem Ring. Ja. Böser Blick nach draußen. Von hinten kommt The Big Show in den Ring. Und es folgt der Chokeslam von The Big Show gegen Randy Orton. So. Jetzt kommt Sergeant Slaughter. Nächste Woche Tag Team Match. Ja, war denn jetzt das Ende da? Das habe ich nicht mitbekommen. Da war ich konzentriert. So. Nächste Woche John Cena und Randy Orton gegen Chris Jericho und The Big Show im Tag Team. Ja, das weiß ich. Aber wie war denn das Ende? War da jetzt schon ein Ende? Cena und Orton schmeißen The Big Show jetzt aus dem Ring. Und FU gegen Chris Jericho und RKO gegen Chris Jericho, während Y2J gerade noch auf den Schultern von Cena lag. Waghalsige Aktion. Stare down Cena Orton. Und das ist gutes Ende. Gutes Ende. Stare down, beide stellen sich gegenüber, gehen im Ring herum um den da rumliegenden Chris Jericho und Raw ist zu Ende. Das war ein sehr, sehr gutes Ende. Von einer schlechten Sendung. Ja. Hast du denn die aktuelle Ringside gehört über Raw? Gibt's schon wieder eine neue? Weiß ich nicht, 37, kann das sein? Du, Nummern weiß ich nicht. Ich kann aber ja mal gucken. Am Mittwoch ist eine gekommen. Die habe ich mir heute runtergeladen, aber noch nicht gehört. Gerade mal gucken, welche du meinst. So, jetzt bin ich hier offline und ehrlich gesagt, ich bleib jetzt auch offline, dann schicke ich die Mail an Sonja morgen. Aha. Straight up am Mittwoch. Die habe ich noch nicht gehört. Die habe ich auch noch nicht gehört, die habe ich heute runtergeladen, die werde ich wohl... Fiel dir auf, dass es ganz viele neue Tage gibt, da Ringside Turn jetzt ja billiger geworden ist? Habe ich nicht verstanden. Was gibt es viele Tage? Du hast ganz viele neue Bonustage auf dein Konto bekommen, weil Ringside Turn jetzt ja billiger ist. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber die haben ja jetzt auch gesagt, dass sie auch bewusst dann doch tatsächlich weniger Sendung machen. Ja. Für einen billigeren Preis. Ja, im Prinzip weniger Sendung und dadurch der Preis weniger, aber der Preis pro Sendung ist dann, denke ich, wird wahrscheinlich ungefähr der gleiche sein wie vorher auch. Nee, 3 Monate 57. Ja, aber es gibt ja in den 3 Monaten weniger Sendungen. Deshalb ist der Preis pro Sendung der gleiche. Ach so, naja, aber man weiß es nicht. Ja, ist so. Die haben halt einfach gemerkt, das kriegen sie nicht hin. Also, weil die machen das ja auch zu zweit, das kann ich ja auch nachvollziehen. Das ist dann nicht so einfach, wie das jetzt bei den Amerikanern ist. Die ja nun dann noch jede Menge Gastleute haben, die da auch Sendungen machen. Und dann haben die ja jeden Tag mindestens eine Sendung, wenn nicht mehr. Das ist schade, das ist da bei den Power Wrestling-Leuten, dass die anderen aus dem Verlag, die haben ja eigentlich genug Autoren, dass sie das nicht so machen, dass die anderen auch was machen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht wollen oder zu wenig Geld kriegen oder ob sie denen das nicht zutrauen. Ah, schon wieder. Bist du wieder online gegangen? Nee. Ja. Du kannst aber gerne weitersprechen. Erzähl mal, welches Buch du gerade liest. Ich lese gerade Still, Still, nachdem ich nun die Michael Jackson-Biografie durch habe. Wie war das? Sehr gut. Ist ein bisschen komischer Kerl gewesen. Ne? Die Musik war ja super, aber also vom Leben her war das doch teilweise ein bisschen mysteriös. Ja, man weiß es nicht. Ne? Es ist so eine Sache, wie er denn nun wirklich persönlich war. So ein bisschen mysteriös. Ja, das sag ich ja. Teils ist er halt normal gewesen und teils ziemlich seltsam. Stand da denn was auch über seine ganzen Gerichtsverfahren und Verdacht wegen Kindesmissbrauch und so? Das war vom Anfang bis zum Ende komplett das Buch, ja. Haben sie also nicht ausgelassen? Es war alles mit drin, was hätte mit drin sein müssen. Also es war wirklich alles umfassend. Das Ende war etwas kurz, aber das liegt daran, dass das halt nun auch hier jetzt zu diesem Tod halt erschienen ist und man das dann halt auch fertig haben wollte. Also. Das ist wirklich jetzt kurz danach erst rausgekommen oder war das ein Buch, was es schon mal gab, wo sie noch am Ende ein zusätzliches Kapitel angefügt haben? Nee, also dieses Buch wurde geschrieben, als als seine letzte Tour mit diesen 50 Tourdaten geplant war und also, das dann rauskam, da wurde das Buch geschrieben und als dieser, dann sollte das veröffentlicht werden und als dann dieser Tod da und das Ganze drumherum da rauskam, wurde das Buch nochmal ein bisschen verlängert und ist jetzt halt nochmal als komplette Geschichte rausgekommen. Vorher ist nicht rausgekommen. Also kommerziell, das ist ja glaube ich auch irgendwie in den Bestsellerlisten, das ist das, ne? Ja, genau. Da gibt es dann mehrere Bücher, aber das ist glaube ich das. Für die lohnt sich das natürlich, auch wenn das ein trauriges Ereignis ist. Jetzt von den Verkaufszahlen her. So, man merkt auch, der Autor, das ist jemand, der schreibt wohl auch für diverse Musikzeitschriften und Zeitungen, also das merkt man auch. Steht dabei für welche? Ja, warte. So. Hans-Peter Künstler. Das ist ein Deutscher, oder? Ja. Deutsch. Das ist ein Deutscher, ja. Seine Beiträge erscheinen unter anderem in Neue Züricher Zeitung, Musikexpress, Sounds und www.thetidal.com. Was? Das letzte habe ich nicht verstanden, die Internetadresse habe ich nicht verstanden. TheTidal.com. TheTidal? Ja. Habe ich noch nie gehört. Weiß nicht, was er präsentierte jahrelang eine Musiksendung für den BBC German World Service. Die anderen Sachen sind aber alles bekannte und gute Sachen. Ja. So, jetzt schalten wir hier mal das ZDF an. So, das hast du also durchgelesen und was liest du jetzt? Still, still. Thriller des Jahres bei Amazon Durchschnittsbewertung 2 Sterne. Das war wenig. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt den ersten Kapitel angefangen. Der ist eigentlich ganz gut. Also es soll heißen, dass der sehr schleppend ist und so. Aber ich werde jetzt einfach mal weiterlesen. Still, still heißt das. Habe ich noch nicht von gehört. Ja, ich lese gerade auf meinem neuen Sony E-Book wieder. Ich habe mir ja ein E-Book wieder geholt, weil ich... Hast du das wirklich gemacht? Bitte? Hast du das wirklich gemacht? Meinst du, das lohnt sich wirklich? Ja, und zwar habe ich das aus folgendem Grund gemacht. Ich wollte ja Ende September zum Urlaub für eine Woche auf nach Borkum. Und da wollte ich ja vor allen Dingen an der guten Luft da ein bisschen lesen. Und damit ich dann, weil ich ja mit Bahn und Schiff dahin fahre, da wollte ich dann natürlich nicht so viel Gepäck haben. Und wenn ich aber viel lesen will, dann müsste ich ja sonst die ganzen schweren Bücher schleppen. Und da habe ich gesagt, da kostet dir so ein E-Book-Reader, da hast du ein leichtes Gerät und da kannst du aber locker 10 oder 20 Bücher mitnehmen. Und deshalb habe ich mir das gekauft. Hast du dir den schon mal angeguckt im Internet? Ich hatte den sogar mal in der Buchhandlung kurz in der Hand. Achso, dann weißt du ja, was das ist. Ja, das weiß ich. Aber die Bücher, die haben den gleichen Preis wie Original, ne? Es gibt einige Bücher, die kriegst du umsonst. Also es gibt so ein paar Sachen, wo es Bücher umsonst gibt. Du kannst ja Bücher im PDF-Format auch da drauf packen. Auch vernünftige, Bücher, oder? Die Bücher, die du über die normalen Seiten wie Libri.de oder Thalia.de oder bei den Buchhandlungsseiten kaufst, die haben wegen der Preisbindung leider da auch denselben Preis. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber was man sagen muss, ist, das Bild ist wirklich sensationell. Das ist also nicht so wie beim Computermonitor, wo du oder beim Handy, wo du ja Strahlung auf dem Bildschirm hast und wo du dann, wenn du zu lange da drauf starrst, Probleme mit den Augen bekommst oder einige Kopfschmerzen bekommst. Das ist wirklich wie gedrucktes Papier. Ja, das ist ganz toll. viel Hin- und Herblätter, wo du dann hin und her springst, weil das Umblättern relativ langsam ist. Und diese Bücher, die man gratis bekommt, sind dann auch vernünftige oder sind das eher so, naja? Zum Beispiel Paulo Coelho, der diesen Alchemisten geschrieben hat, der bietet auf seiner Webseite selber, weil der mal protestiert hat gegen diese Schließung von Pirate Bay, da liefert er selber auf seiner Webseite Links auf Bücher von ihm und da habe ich jetzt zum Beispiel 3 Bücher von ihm auf das Ding gepackt. Dann gibt es ab und zu mal so Aktionen, jetzt gab es mal irgendwie, weiß ich nicht, der 2500. Band von Perry Roden, den haben sie dann irgendwie als Geschenk auch auf so einer Buchhandlungsseite angeboten. Und was es sonst gibt, es gibt ja das Gutenberg-Projekt, da gibt es die Klassiker, wo die Lizenzrechte ausgelaufen sind, werden da ja umsonst zur Verfügung gestellt, das wird dich aber nicht so interessieren, weil das sind wirklich die Klassiker, also teilweise Bücher, die 100 Jahre und älter sind. Da habe ich mir aber mal vom Balzac eine Sammlung mit Kurzgeschichten damit draufgepackt. Ja, und ansonsten achte ich halt genau wie bei normalen, das ist im Prinzip dann wie bei normalen Büchern. Dann achte ich halt darauf, ob es die guten Sachen auch als Taschenbuch gibt. Aber ich habe mir dann auch das neue von dem Grisham geholt, was dann halt gebunden ist, was dann aber halt entsprechend ein bisschen mehr kostet. Aber das würde ich ja beim gebundenen Buch auch machen. Und da lese ich gerade als erstes Buch, was ich darauf lese, ich wollte jetzt mal eins Test lesen. Jetzt habe ich erstmal ziemlich viele Bücher mir besorgt, darauf geladen, die will ich aber für den Urlaub eigentlich aufsparen. Aber eins wollte ich dann doch mal Test lesen, um das Gerät so ein bisschen kennenzulernen. Und da habe ich mir einen Krimi geholt, der ist sensationell gut, der ist aber für dich noch nicht geeignet. Der heißt Der Kruzifix-Killer. Das sagt mir was. Ich glaube, das hatte ich schon ein paar Mal in der Hand, ja. Hol dir das bloß nicht, also danach wirst du nicht schlafen können. Das ist also das ist unglaublich gut geschrieben. Das ist wirklich relativ dick, so fast 500 Seiten, aber die Zeit vergeht da wie im Fluge. Das ist, also der Kerl kann sehr, sehr gut schreiben, aber es geht da halt um so einen psychopathischen Serienkiller. Teilweise spielen da so fiese Snuff-Movies und so eine Rolle und das ist teilweise... sind die Morde, die da stattfinden, beziehungsweise wenn dann die Leichen gefunden werden, ist das so genau geschildert, da musste selbst ich ein paar Mal dann sagen, heieiei, und mal kurz zur Seite legen. Ich glaube, wenn du das liest, dann wirst du nicht mehr gut schlafen. Gut, dann kann ich mir das ja schon mal vormerken. Nein, ich glaube, das hatte ich mir... Ich habe dich ja gewarnt, also du musst es ja selber wissen, aber... ich glaube, das hatte ich mir... Also allen Zuhörern, die älter als 18 Jahre sind, kann ich das empfehlen, wenn sie guten, sehr harten, sehr detailliert geschilderten Thriller lesen wollen, der sich auch schnell liest, weil er gut geschrieben ist. Nee, rate ich dringend davon ab, das Buch zu lesen. Ja, ja. Nee, ich glaube, ich hatte das nicht mitgenommen, weil das so dick ist. Ich lese nämlich momentan auch ganz gerne mal etwas dünnere Sachen. Ja, das ist mir dann egal, wenn das ist was ganz Gutes bei dem E-Book-Reader, da merkst du das ja nicht, ne? Das steht zwar unten die Gesamtseitenzahl, aber da ist dadurch, dass du immer das Gerät in der Hand hast, ist jedes Buch im Prinzip gleich dick und da ist mir das relativ egal, ob das dann 200 Seiten oder 600 Seiten geht, solange die Sachen, die auf den Seiten stehen, gut sind. Was machst du mit den Büchern, wenn du die durchhaust? Haust du dir die auf eine externe Festplatte oder so? Ja, die werden ja über den Computer erstmal geladen und da drauf gepackt. Wenn ich die durch habe, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Also eigentlich ist das ja wie bei anderen Büchern auch. Die wenigsten Bücher bewahre ich auf. Meistens verschenke ich an die Bibliothek oder Bücher verkaufen auf Amazon mache ich nicht so oft. Weil mir das von der Verpackung bei Büchern zu aufwendig ist. Bei CDs ist das ja immer nur diese kleine Packung. Bei Büchern ist das manchmal ein bisschen zu aufwendig. Speziell bei gebundenen Büchern. Und da werde ich dann da genauso handhaben. Die werde ich dann halt irgendwann ja, auf einer Festplatte, aber wahrscheinlich gucke ich die nie wieder an. Also, die haben ja, wenn die offiziell gekauft haben, natürlich auch den Nachteil, die haben ja diesen Kopierschutz. Das heißt, selbst wenn ich die auf der Festplatte habe, kann ich die ja nicht beliebig jetzt an irgendjemanden verschicken oder wenn ich mir mal irgendein anderes Gerät in Zukunft kaufe, auf irgendein anderes Gerät packen, weil die haben ja diesen albernen Kopierschutz. Das heißt, du kannst sie ja nur auf bestimmte Geräte packen. Wie teuer ist denn dieses nette E-Reader-Book? Das ist relativ teuer. Euro gekostet. Ja, doch, ne? Mhm. Und dann habe ich noch, habe ich mir noch eine 4 GB Speicherkarte dazu geholt. Und dann habe ich mir noch ein externes Ladegerät, weil in der Originalausstattung von dem Gerät ist das so wie bei einigen iPods jetzt, dass es über einen Computer aufladen soll. Und dann habe ich gesagt, das ist mir zu blöd im Urlaub. Und dann holst du dir noch ein externes Ladegerät. Das war, bevor ich wusste, dass ich auch das Ladegerät von der PSP hätte nehmen können. Das ist nämlich dasselbe. Nee, wirklich? Oh, da hatte ich schon bestellt, das hat auch nochmal 30 Euro gekostet. Oder es kommt gerade, glaube ich, dieser Sprinter rein. Aber das sieht noch nach Aufwärmen aus. Da muss ich mir ja mal den Fernseher hier anmachen, meinen schönen neuen. Ich habe den ohne Ton jetzt laufen, während ich hier bügel. Und auf in der anderen Seite im Zimmer, da muss ich gleich noch kurz diese Brennerei fertig. Ich habe übrigens, wo du gerade externe Festplatte sagst, ich habe am Wochenende gestern mich ganz, ganz lange mit meiner Musiksammlung auf der externen Festplatte beschäftigt. Ja, das kann man auch ganz gut. Ich habe ja noch so eine große Terabyte-Platte hier, ich habe alles nochmal gesichert, mal wieder so ein Backup gemacht, das mache ich ja regelmäßig, das habe ich dir auch gesagt, ich hoffe, du hast das in der Zwischenzeit auch mal gemacht von deinen Sachen. Okay, hast du noch nicht gemacht, dann solltest du... Ich hab das ja auf dem iPod, also es ist ja nicht so, also ich habe zwar noch keine neue externe Festplatte, weil die, weil ich noch nicht das Richtige gefunden habe, die waren mir alle etwas teurer, die waren zwar von der Größe sehr gut, aber ich brauche halt nicht so viel Größe. Deshalb warte ich halt noch ein bisschen. Das Problem ist, auf dem iPod, vom iPod kriegst du die ja nicht runter auf den Computer. Ich habe die aber ja auf iTunes dann automatisch. Nee, da brauchst du dann wieder irgendwelche Spezialtools, weil das iTunes geht immer nur Richtung vom Computer auf den iPod, aber nicht umgekehrt. Nee, ich meine, wenn ich meine Sachen, die ich auf dem iPod habe, die habe ich auch auf iTunes. Ja, weil du die über iTunes lädst. Ja, also kann ich die von iTunes auch auf dem Computer irgendwo draufpacken. Ja, wenn deine Festplatte am Computer abstürzt, dann nicht. Wenn die defekt ist, dann ist weg. Nee, aber ich habe die Dateien da ja noch. Wenn die abstürzt ist... Brauchst du die noch? Wenn das abstürzt, ist gut und schön, aber ich habe die ja noch bei iTunes. So kann die dann nochmal auf eine neue Festplatte oder so packen. Die sind dann auf jeden Fall noch vorhanden. Wo hast du, wenn jetzt euer Computer kaputt geht, weil die Festplatte einen Defekt hat, wo hast du die dann noch? Dann habe ich hier noch eine externe Festplatte, wo es drauf ist. Ja, wenn der Rest dann so alles stimmt. Also, wenn die Festplatten da bei euch alle abrauschen, dann ist Feierabend für dich. Es ist aber unwahrscheinlich. Wenn du schon auf zwei Festplatten verteilt hast, dann ist ja gut. Aber wenn du es nur auf einer Festplatte hast und diese eine Festplatte ist kaputt, dann hast du nichts auf iTunes. Ne, in dem Sinne habe ich das auf zwei Festplatten, das ist schon richtig. Ja, das musst du aber auch mindestens haben. Und dem Computer, den ihr da habt, der ist auch schon ein bisschen älter, das kann da durchaus mal passieren. Ich habe ja am Wochenende, wie gesagt, hier sortiert und ich habe dann festgestellt, dass ich mittlerweile in meiner iTunes-Bibliothek, die ich auf dieser externen Festplatte habe, über 1300 Alben habe. Und ich habe ja der größte iPod, den ich habe, der hat 30 GB und ich dachte, ich sortiere mal wieder ein bisschen und sehe mal zu, was da so an Alben, was ich jetzt mal an Alben auf den aktuellen iPod da packe. Und da habe ich von den 1300 knapp 400 Alben ausgewählt für meinen 30 GB iPod und jetzt höre ich mir, das sind dann knapp 5000 Lieder. Und jetzt höre ich mir die Alben in alphabetischer Reihenfolge durch. Nach Album, weil das ist eine ganz schöne Mischung. Dann hast du nämlich irgendwie, kommt erst Absolution von Muse, was so Gitarren-Indie-Rock ist. Und dann irgendwann kommt Am Wasser gebaut von Fettes Brot, was ja deutscher Hip-Hop ist. Und dann kommt American Idiot von Green Day. Das ist eine ganz interessante Mischung. Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich 2 Jahre mit beschäftigt, das alles durchzuhören. Na, ich habe mir nun die The Collection von Michael Jackson geholt, für 20 Euro, da sind seine 5 wichtigsten Alben mit drauf, da habe ich jetzt heute mit dem ersten angefangen, Off the Wall. Und das ist für den Preis nur zu empfehlen. Off the Wall soll doch ziemlich gut sein. Das ist sehr gut, ja. Und als nächstes, vielleicht noch heute Abend, folgt Thriller. Guck mal, ich sehe gerade, dass Thriller kennst du ja. Die ist auch sehr gut. Die kenne ich, die ist sehr gut. Die werde ich mir da jetzt aber nochmal anhören. Ich sehe gerade, dass bei Entourage die fünfte Staffel, die Episode 10, hat den schönen Titel Seth Green Day. Das ist bestimmt sowohl eine Anspielung auf Green Day, deshalb kam ich vertraut von American Idiot, und Seth Green, der ja auch bei Raw aufgetaucht ist. Hm. Aber da bin ich noch nicht. Ich bin ja jetzt erst bei Staffel 3. Ja, ich glaube, wir können zum Schluss kommen. Ja, habe ich schon von meinem neuen Pony E-Book wieder erzählt. Ja, hast du. Wann kaufst du dir denn? Ach so, nee, das. Ja, ich bleibe bei meinen schönen Büchern. Ja, du brauchst es ja auch nicht, weil wenn ihr in Urlaub fahrt, dann fahrt ihr ja mit dem Auto, da kannst du ja mehrere Sachen in den Kofferraum reinpacken. Und von daher kannst du dir das dann sparen. Ja. Was hältst du denn von Moby? Das neue Album Wait For Me ist sehr schön entspannend. Das kann ich hier zum Schluss nur noch mal empfehlen und damit wollen wir jetzt auch zum Schluss kommen. Das ist also ein ruhiges Album. Das ist nicht so, der hat ja auch mal eine Phase gehabt, wo er mehr so Punkrock gemacht hat, laute Gitarrengeschichten. Das ist aber, glaube ich, schon sehr, sehr lange her. Das ist mehr so entspannend. Mit Gesang. Es ist keine Instrumentalmusik, oder? Ja, es gibt halt Instrumental dazwischen, aber es gibt auch Gesang. Nee, die habe ich auch noch nicht auf der externen Festplatte. Ja, das darfst du ja auch nicht, wenn du die weiterverkaufst. Wenn du eine CD weiterverkaufst, dann musst du die ja vorher löschen. Ja. Ich habe ja bei meinen 1300 Alben auch nie eine weiterverkauft. Nee, die liegen alle bei dir zu Hause, wer weiß wo. Genau, 1300, das ist Wahnsinn. Aber über 20 Jahre kommt viel zusammen. Ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder einiges bei Amazon reingestellt. Ich musste immer ein bisschen hier die Wohnung aufräumen und gedacht, auch nee, die zum Beispiel diese dritte von Billy Talent, die musste nicht unbedingt behalten. So toll. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Sogar die zweite. Die ist gut. Die zweite ist super. Die ist die dritte auch. Weiß ist besser. Weiß ich nicht. So, und damit wollen wir zum Ende kommen. Wenn dir die gut gefällt, kannst du die, glaube ich, oder nee, die habe ich schon verkauft. Die ist schon weg. Sonst hätte ich dir gesagt, hättest du von mir kaufen können. Weißt du übrigens, oh ja, eine schöne Geschichte noch, die zum Wrestling passt. Und zwar habe ich, ich habe ja diese Doppel-DVD Triple H, ne? Die ist nicht so toll. King of Kings, die fand ich nicht so toll und da habe ich gesagt, und die hast du jetzt sowieso gesehen und die kennst hast du überhaupt überall auf den anderen DVDs verteilt. Da ist nichts Neues drauf, da ist auch keine Dokumentation, die du dir nochmal anguckst. Die stellst du jetzt bei Amazon zum Verkaufen rein. Hab ich gemacht. Wrestling-DVDs verkaufen sich bei Amazon nicht gerade so fantastisch. Das weiß ich nicht. Ist ja auch egal, ich habe sie reingestellt und wenn die halt nach 60 Tagen nicht verkauft ist, dann entweder biete ich sie nochmal an oder dann behalte ich sie halt doch. Aber man kann ja gucken, es kostet ja nichts. Dann habe ich aber zufälligerweise, es gab ja schon mal 2002 eine Triple H-DVD, ne? Ja. Triple H The Game. So eine Einzel-DVD. Die habe ich ja auch. Weißt du, wie es die bei Amazon gibt? Es gibt die nicht direkt bei Amazon. Es gibt nur einen UK Anbieter, Import, der die anbietet, als neu. Rate mal für welchen Preis. Ich tippe auf 56 Euro. Nein, 99 Euro. Wahnsinn, oder? Ich habe jetzt diese Triple H-DVD, die ich habe, obwohl die ja ein bisschen besser ist als die zweite, als ich das gesehen habe, dachte ich, das probierst du jetzt nochmal. Und hab die jetzt der bietet die für 99,99 an und ich biete die jetzt als 88,88 auch sehr gut für 99,00 an. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand kauft. Es sei denn, es gibt irgendwelche Sammler, die das dann wirklich im Original suchen und die so viel Geld haben, dass das für die keine Rolle spielt. Das ist aber Wahnsinn, oder? Das ist allerdings viel. Also ich wollte mir jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja diese Moonwalker heißt sie ja, die wirklich Biografie von Michael Jackson, die wirklich von ihm geschrieben wurde. Die gibt's ja auf Deutsch und Englisch. Ja. Und als ich dann das Buch durch hatte, dachte ich, es dürfte kein Problem sein, dir die bei Amazon für ein bisschen was zu bestellen. Und dann habe ich da geguckt. Also bei der deutschen Amazon-Seite gibt es sie nur noch für Anbieter ab 100 Euro. Mhm. Und auf der englischen Amazon.com gibt es sie ab $290. Das ist die amerikanische. Die englische ist nicht Amazon.com, die ist Amazon.co.uk. Die auf der amerikanischen kostet die wie viel? $290. Ja, dann ist sicherlich die nicht nachgedruckt worden und jetzt mit dem Tod sind dann alle Auflagen ausverkauft und der Verlag hat dann irgendwie nicht reagiert und die keine neuen Auflagen gedruckt oder aus rechtlichen Gründen durfte es nicht oder was auch immer. Dann ist natürlich die Restauflage, dann wird von irgendwelchen Leuten aufgekauft und für viel Geld reingestellt. Oder das sind irgendwelche, Jugendliche, die damals als in den 80ern sich das Ding gekauft haben und gesagt haben, ja, die Auflage scheint zerrissen zu sein, dann gucke ich doch mal, ob ich die jetzt zu Geld machen kann. Tja. Das würde ich dafür nicht ausgeben. Aber das finde ich interessant. Also Triple H DVD günstig im Angebot für 99 Euro auf Amazon. Ich habe ja übrigens auch die Portugal The Man, die habe ich ja für Special Edition für 13 Euro bei Amazon verkauft und für 13 Euro bei Mediamarkt gekauft und für 29 Euro bei Amazon wiederverkauft. Das finde ich auch sehr seltsam. Aber ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall bei Mediamarkt dir dann nochmal eine Ausgabe davon kaufen, damit du die als Original-CD mit diesem schönen Klappcover hast. Das werde ich nur wegen einem Cover auf jeden Fall nicht tun. Ja, das ist wahrscheinlich die Zeit. Also früher, als wir mit Musik hören und Schallplatten und so angefangen haben, da gehörte das irgendwie noch alles mit zusammen. Da war das nicht alles irgendwie als MP3, sondern da gehörten noch schöne LP-Cover dazu und Doppelklappcover und Hüllen und so weiter. Das gehörte irgendwie alles mit zu dem gesamten Kunstwerk. Deshalb ist das wahrscheinlich, weil du das nicht so kennengelernt hast, ist das für dich wahrscheinlich nichts Besonderes. Ich habe dieses... Dann jede Zeit ihr eigenes Vorgehen. Ich finde das ein bisschen schade, weil früher, als man dann sowas zum Anfassen hatte, da hat man sich irgendwie dann auch mehr mit der Musik auseinandergesetzt, als wenn das nur irgendwie eine Datei auf dem Computer war. Ja, das kenne ich wohl, ja, ich habe das Cover hier ja zum einen auch auf dem iPod. Ich eine CD haben will, die habe ich aber eigentlich auch ganz gerne einmal in der Hand, auch wenn ich sie dann wieder verkaufe. Also einmal in der Hand habe ich die immer ganz gerne mal. Einmal durchgucken, so was da so drin ist in der Hülle. Es gibt auch ein paar CDs, die ich nicht verkaufen würde. Also die Portugal The Man gehört zum Beispiel dazu oder zum Beispiel von den Beatles, die rote und die blaue, was ja diese beiden Doppelbest-of sind, die würde ich auch nicht verkaufen. Da würde ich auch sagen, von den Beatles, da muss man dann auch im anderen Format was zu Hause stehen haben, weil sonst hätte es ja niemals Popmusik überhaupt gegeben. Also ich werde die Michael Jackson Collection zum Beispiel nicht verkaufen, die bleibt bei mir im Regal stehen. Ja, die zum Beispiel, das wäre für mich nicht so das Entscheidende. Bei der Thriller könnte ich das verstehen. Die anderen, sag ich mal, sind eher dann so Beiwerk. Die sind zwar auch gut, aber die Thriller ist ja einfach so das herausragende Album, wo auch wirklich so ziemlich jedes Lied dann wirklich gut ist. Bei der kann ich das verstehen. Aber da ist, glaube ich, in diesem Boxset ist doch auch diese Invincible mit drauf. Diese Letzte. Ja, genau. Die habe ich noch nie gehört, aber die soll ziemlich furchtbar sein. Das ist wohl auch dann die erste CD, wo er wohl keine richtige Lust mehr hatte. Da hatte er wohl überhaupt keine Songs mehr selber geschrieben. Das haben ihm alles andere zurechtgeschrieben. Und dementsprechend soll das Ding dann auch nicht so gut geworden sein. Ich hab's auch noch nicht gehört, aber ich dachte, nimmst sie einfach mal mit für 20 Euro, kannst du ja auch nichts sagen, also. Ja, das ist auch so. Wobei, verkaufen lohnt sich da eh nicht, weil die bringt ja jetzt auch nicht so hohen Wert, weil die kriegst du ja in jedem Laden nachgeschnitten im Prinzip. Außer bei Real. Ja, das kriegst du überall. Im Supermarkt bis hin zum Plattengeschäft halt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich mal Schluss. Ich muss ja morgen auch wieder zur Schule und das dann noch irgendwann noch mal reinstellen. Und du hast ja auch Schweine dafür. Das kommt auch noch dazu. Ja, was gibt's denn sonst noch Neues? Nächste Woche ist SummerSlam, ne? Ja, ich glaube, da sprechen wir aber nächste Woche drüber. Da müssen wir ja nächste Woche ein großes Summerfest-Spektakel machen. Zur 70. Ausgabe, ja. Du solltest dann die Einladung ein bisschen früher... Ich hatte heute nämlich erst gedacht, ich gehe vielleicht in die Stadt und hätte ich dann vorher nicht zufällig E-Mails geguckt, hätte ich das gar nicht mitbekommen. Also am besten. Ja, ich habe das so ein bisschen verschlafen. Oder Freitag oder Samstag überlegen, wann du was aufnehmen willst. Ich war mir erst nicht so sicher, ob das überhaupt stattfindet, weil ich hatte gestern noch so ein bisschen sehr starke Ohrschmerzen, was sich heute etwas gelindert hat. Und ich dachte gestern, wenn das so ist, dann lassen wir das lieber. Und deshalb hatte ich da noch nichts geschickt. Aber es ist jetzt wieder besser. Es ist nicht weg, aber es ist besser, ja. Und so krank, dass du morgen nicht zur Schule gehen kannst, bist du nicht. Aber darfst du denn am Sport teilnehmen, wenn du erkältet bist? Eigentlich ja nicht, ne? Ich weiß nicht. Es ist so eine Sache mit der geschlossenen Nase, wenn wir wieder so viel laufen. Ich werde das mal versuchen, ansonsten setze ich mich halt hin. Was habt ihr denn letzte Woche gemacht mit dem vielen Laufen? Musstet ihr da draußen um den Sportplatz laufen oder was macht ihr? Nee, drin in der Halle, aber die Halle war sehr warm und dann sind wir da gelaufen. Also, Im Kreis oder habt ihr da irgendeinen Parcours oder was? Im Kreis und dann haben wir verschiedenste Dinge gemacht und dann habe ich gemerkt, dass ich in den Ferien nicht allzu viel Sport gemacht habe. Ja, du machst ja privat eigentlich überhaupt keinen Sport. Das ist richtig. Das ist auch nicht gut. Eigentlich müsstest du mal was anfangen. Naja. Ich mache ja zu Hause auch immer Yoga. Naja. Ja, ist so. Sonst, weil ich ja den ganzen Tag im Büro sitze und wenn ich das nicht mache, dann merke ich das, dann habe ich Probleme mit dem Rücken durch diese viele Sitzerei, dann kriege ich Rückenschmerzen. Deshalb mache ich ja, wenn ich hier Wrestling gucke, das kann man sehr gut dabei machen, dann mache ich dann immer meine Yoga-Übungen. Ja, damit ich keine Rückenschmerzen vom vielen Sitzen hier vor dem Mikro bekomme, wollen wir das Ganze hier jetzt auch abschließen. Thomas, wir wollten ja noch kurz sprechen, was denn letzter Zeit mal wieder im Kino. Nee, Thomas, verabschiede. Ich werde diesen Film Maria, ihm schmeckt's nicht angucken. Den werde ich mit Sicherheit nicht sehen. Gucken. Warum nicht? Aber der ist ja mit Christian Ulm und das Buch ist ja sehr gut. Thomas verabschiedet Buch, sich. Wenn du das Buch mal lesen willst, das kannst du dir bei Oma ausleihen, das hatte ich ihr mal geschenkt. Aha, Thomas verabschiedet sich. Was? Thomas verabschiedet sich. Ich bin noch gar nicht ganz fertig mit dem Bügeln. Thomas verabschiedet sich. Ich bin jetzt beim letzten Hemd. Also ich will noch ein bisschen Buffy gucken, los. Ich könnte ja noch ein Referat halten. Nee, ich wollte noch ein bisschen Buffy gucken hier heute Abend. Bei welcher Staffel bist du denn jetzt? Bei der ersten noch? Ja, ich habe ja keine weitere bekommen. Ich habe jetzt vorhin mal angefangen, hier die Folge zu gucken, die wir uns beide angeguckt haben, nur mal auf Deutsch. Ich würde dir ja trotzdem empfehlen, die auf Englisch zu gucken und dann im Zweifelsfall den Untertitel anmachen. Nee, das geht nicht. Da muss ich mich zu sehr drauf konzentrieren. Ich auf Englisch wirklich einen ganzen Zacken besser und so vom Alter her müsstest du jetzt auch besser da reinkommen. Deshalb wäre das ganz gut, wenn du da ein bisschen Übung kriegst. Ich finde die eigentlich in Deutsch nicht viel schlechter. Ich muss also Simpsons gucke ich mir sehr gerne. Nee, die sind auf Englisch sind die viel besser und es ist auch wichtig, dass du da ein bisschen Übung hast. Ich habe in deinem Alter auch viel amerikanische Filme im holländischen Fernsehen geguckt mit holländischen Untertiteln dann. Musste mir das dann auch so ein bisschen zurechtreiben, aber das war, glaube ich, ganz gut, weil vom Verstehen her kriege ich das mit dem Englischen dadurch viel besser hin. Und da musst du ein bisschen aufpassen, weil ja deine Eltern auch nicht so viel Englisch sprechen, dass du dann ein bisschen über den Weg, neben dem Schulenglisch noch. Ja, ich gucke Simpsons sehr gerne in Englisch, zudem höre ich auch überwiegend englische Musik, beziehungsweise eigentlich höre ich nur englische Musik. Ja, aber ab und zu auch mal sowas mit einer Handlung. Von Musik sind ja, sag ich mal, da ist das ein bisschen einfacher. Weil das sind ja kurze Texte. Auch ruhig mal sowas mit einer durchgängigen Handlung. Simpsons. Nee, das Simpsons ist da, also Buffy wäre besser, weil das ja wirklich dann schon ein bisschen was Längeres, so ein bisschen anspruchsvoller ist. Simpsons ist ja immer noch so auch konstruiert, dass es auch für Kinder geeignet ist. Und dementsprechend von der Sprache nicht ganz so. Also guck dir mal ruhig mindestens jede zweite Staffel von Buffy auf Englisch an und mach dann die deutschen Untertitel an. Oder wirst du auch merken, dass du da relativ schnell reinkommst. Werde ich das mal machen. Werde ich das mal machen. Ja. So, wir müssen jetzt aber wirklich ausmachen. Die Sendung wird auch erst morgen reingestellt, habe ich gerade beschlossen. Das wird nämlich sonst zu spät. Ja, beim Sportunterricht? Nee. Oder vielleicht doch. Wer weiß das schon. Nimm mal dein Netbook mit in den Sportunterricht. Hä? Laptop? Ja, mache ich, klar. In den Sportunterricht. Ja. Und damit verabschiedet Thomas sich jetzt auch. Ja, ich wollte noch eine kurze... doch nicht. Wann geht denn jetzt der 100-Meter-Lauf los? Also da stehen jetzt gerade so ein paar Leutchen, da so ein paar Frauen da vor diesem ollen Dingens da. Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Nach Speerwerfen, oder? Wenn ich das gerade gesehen habe. Also nach Speerwerfen sieht mir das nicht aus. Ich weiß nicht, das könnte sein, dass auch 100-Meter-Lauf der Frauen war, aber da kenne ich mich nicht aus. 100 Meter Frauen und es sieht so aus, als würde das noch kommen. Aber der 100 Meter Lauf der Männer, das ist ja das, was mich eigentlich interessiert, mit dem Jamaikaner da oder mit den beiden Jamaikanern und gucken, ob die beziehungsweise wie viel unter 10 Sekunden die laufen. So, das reicht jetzt auch. Thomas verabschiedet sich. Haben wir denn den 100 Meter Lauf eigentlich schon getippt? Thomas verabschiedet sich. Thomas verabschiedet sich. Thomas verabschiedet sich. Thomas verabschiedet sich.